Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem ersten Buch Mose, drittes Kapitel, Vers 14 bis 15. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Gott segne dieses Wort. Protoevangelium. Ja, was haben wir hier gerade gelesen? Hier haben Adam und Eva Sünde begangen, gegen Gott rebelliert und Gott spricht eben zu der Schlange und drückt hier eben das Protoevangelium aus. Also Protoevangelium heißt einfach Evangelium, also das vorhergehende Evangelium sozusagen. Das Evangelium, wie wir es ja kennen, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das sind die Evangelien, wo unser Herr Jesus Christus kommt und am Kreuz dann stirbt für uns, für unsere Sünden und Tod, Teufel, Sünde, alles besiegt am Kreuz durch seine Auferstehung dann. Und so haben wir hier also die Urform des Evangeliums dargestellt. Und da möchte ich euch ermutigen, das nochmal selber nachzulesen. In Vers 15 nämlich lesen wir, wo es heißt: Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Also der Teufel, der Satan, beißt unseren Herr Jesus Christus sozusagen in die Ferse. Das heißt, Jesus wird gekreuzigt durch die Aktivitäten, durch das böse Wirken des Teufels in Menschen, die dann Jesus Christus ans Kreuz bringen. Aber hier ist das Versprechen dann, dass Gott uns gibt, dass er den Kopf zertreten wird. Und das heißt also, den Kopf zertreten aus dem alten Hebräischen hier sozusagen, dass Jesus Christus Satan, also den Teufel, ein für alle Mal vernichtet. Absolute Vernichtung. Und das ist hier schon das Versprechen. Und das ist bemerkenswert, dass wir hier Gott nun, also dann Adam und Eva dann verbannt, unsere Vorfahren, also echte Menschen, eine echte Situation mit Gott, hier die Beziehung verändert sich da zu unserem Herrgott, aber Gott in seiner Liebe hier schon verspricht, dass er uns nicht verlassen wird und unseren Jesus Christus schickt und dann an unserer Stelle stirbt am Kreuz, und sodass jeder Mensch zu ihm kommen kann und in und durch Jesus Christus befreit wird von der Sünde und von Tod und Teufel und Angst zu haben vor all diesen Dingen. Und brauchen wir nicht mehr, denn Gott hat es hier schon versprochen, ganz am Anfang vom ersten Buch Mose. Und ich würde euch ermutigen, nochmal selber nachzulesen, wie unser Herrgott sich um uns kümmert, um uns Menschen, und hier schon sein Versprechen gibt, wie sich das dann auswirkt und entfaltet in den Evangelien. Ja? Also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Geht mal rein, liest das mal auch selber durch. Und das ist Gottes Versprechen. Und das ist unser Herrgott, der uns liebt, der alle Menschen liebt und uns sein Versprechen gibt. Und die Wahrheit ist hier also nochmal nachzulesen, geht ins Johannesevangelium, drittes Kapitel, Vers 16 bis 21. Also Johannes, drittes Kapitel, Vers 16 bis 21. Geht mal rein, lest mal nach und lernt, dass das nicht unser Herrgott ist, der uns in die Hölle schickt, sondern ganz anders, der uns in sein Himmelreich willkommen heißt. Liest das mal selber durch. Und er hat uns sein Versprechen gegeben, wir können ihm vertrauen. Und da ermutige ich euch, hier das Proto-Evangelium und dann ins eigentliche Evangelium zu gehen, und möge euch Gott segnen. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für das sogenannte Protoevangelium, dass du dein Versprechen uns schon gibst, bevor du uns verbannst aus deiner Gegenwart, dass du durch unseren Herrn Jesus Christus dann am Kreuze die Beziehung wieder herstellst zwischen dir und uns und wir diese Beziehung wahrnehmen können durch den Heiligen Geist, den wir empfangen, als wir dann als reuige Sünder zu dir kommen, unserem Herrn Jesus Christus, und in persönliche Beziehung mit dir wachsen. Und jedes Versprechen, das du gibst, das hältst du auch. Und wie auch hier im Protoevangelium sind wir sehr, sehr dankbar für all das, was du in deiner Liebe für alle Menschen tust, die zu dir kommen als reuige Sünder und eine persönliche Beziehung mit dir eingehen und in dir und durch dich wachsen. Wir danken dir, Jesus, beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.